ist die Lichtensteiner Polka, mein Schatz. Polka, mein Schatz. Polka, mein Schatz. Da bleibt doch kein Lichtensteiner auf seinem Platz. Auf seinem Platz, mein Schatz. Man kann beim Schieben, Schieben, Schieben sich in beide Augen sehen. Man muss sich lieben, lieben, lieben und die Liebe, die ist schön. Oh ja, so eine Lichtensteiner Polka, die hat's. Die macht Rabatz, mein Schatz. Der alte Herr von Lichtenstein, ja, ja, ja, der konnte nicht alleine sein. Nein, nein, nein, er schickte seine Boten aus. Ja, ja, ja, schaut mir nach Musikanten aus und schickt sie mir ins Haus. Die Musik legte los, da wusste klein und groß. Ja, das ist die Lichtensteiner Polka, mein Schatz. Polka, mein Schatz, Polka, mein Schatz, da bleibt doch kein Lichtensteiner auf seinem Platz, auf seinem Platz, mein Schatz. Man kann beim Schieben, Schieben, Schieben sich in beide Augen sehen. Man muss sich lieben, lieben, lieben und die Liebe, die ist schön. Oh ja, so eine Lichtensteiner Polka, die hat's, die macht Rabatz, mein Schatz. Schieben, schieben, schieben sich in beide Augen sehen. Man muss sich lieben, lieben, lieben und die Liebe, die ist schön. Oh ja, so eine Lichtensteiner Polka.